Mama? Mama? Mama, wo bist du? Kannst du mich hören? Mir ist so kalt, nimm mich in den Arm. Jeder sagt, ich darf dich nicht stören. Warum darf ich nicht bei dir sein? Mama, mein Zimmer. Wer bist du? Ich bin ein Freund. Wenn du mich brauchst, komm ich zu dir. Bleib da. Ich bleib dir nah. Wenn ich mich anstreng, kann ich ein Held. Nicht mehr.